Angst hat die positive Bedeutung, wachzurütteln und auf ein Problem aufmerksam zu machen. Sie hat aber auch die entschieden negative Bedeutung, dass sie die Rationalität von Entscheidungen schwächt. Insofern ist sie ein schlechter politischer Ratgeber. Der wirksamste Umgang mit der Angst ist, sich dem angsterzeugenden Problem kühl analytisch zu nähern und sich vor allem Angstmacher sorgfältig darauf anzusehen, wie weit die Erzeugung oder Bestärkung von Angst und die zu ihrer Behebung empfohlenen Lösungen den Interessen der Angstmacher dienen. Das neueste angstmachende Schlagwort ist das von der künftigen Supermacht Deutschland. Die amerikanische Zeitschrift Newsweek widmet ihm eine Titelgeschichte, in der es heißt: Das Jahrhundert endet, wie es begann, mit einer deutschen Supermacht auf dem europäischen Kontinent. Den Deutschen wird der Wille zur Supermacht unterstellt. Die Parole "Wir sind wieder wer" wird als Beweis angeführt. Bundeskanzler Kohl wird vorgehalten, er führe sich als ein moderner Bismarck auf. Newsweek räumt ein, dass ein wiedervereinigtes Deutschland keine Supermacht im herkömmlichen Sinne sein werde, weder nach Größe, Bevölkerungszahl noch militärisch. Deutschland habe auch keine weltweiten Verantwortlichkeiten und keine andere globale Mission als die, Geld zu verdienen. Aber in einer Welt mit kriegsverhinderndem Gleichgewicht hänge der Status einer Supermacht mehr von wirtschaftlicher und finanzieller Kraft ab als von der Rüstung. Das kriegsverhindernde Gleichgewicht, auf dessen Grundlage sich die deutsche Wirtschaftskraft entfaltet, wird freilich von den wirklichen Supermächten, den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion, gewährleistet. Interessant ist die Verlagerung der Sorge weg von der angeblichen militärischen Gefährlichkeit eines vereinten Deutschland hin zur vermeintlichen Bedrohung durch seine wirtschaftliche Kraft. Zwar klingt in kritischen Pressestimmen des westlichen Auslandes immer noch die Befürchtung an, Bundeswehr und Volksarmee, die jeweils am besten ausgebildeten Streitkräfte der beiden Bündnisse, könnten kombiniert ein militärisches Übergewicht in Europa darstellen und das wiedervereinigte Deutschland könnte sich womöglich Atomwaffen zulegen. Sehr ernst werden diese Besorgnisse freilich nicht genommen. Eine gleichgewichtsstörende Riesenarmee und erst recht Atomwaffen wären in einem vereinten Deutschland innenpolitisch und außenpolitisch unmöglich. Die Einbindung in Abrüstungs- und Rüstungskontrollvereinbarungen sowie eine Bestätigung der Verpflichtungen aus dem weltweiten Vertrag zur Nichtverbreitung von Atomwaffen werden den rechtlichen Rahmen bilden. Keine politische Kraft von einiger Bedeutung in Deutschland will zudem eine andere Vereinigung als die in den Grenzen von 1990. Es werden sich auch die geeigneten rechtlichen Instrumente finden lassen, dies verbindlich zu bekräftigen. Wichtiger ist es aber doch, den Deutschen die Ernsthaftigkeit ihres Willens zur Grenzrespektierung zu glauben. Denn glaubt man nicht daran, wie kann man dann an die Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen glauben? Es bleibt die Frage, weshalb denn die wirtschaftliche Kraft Deutschlands gefährlich sein soll. Diese Kraft wird einige Jahre lang stark für die Konsolidierung der DDR eingespannt sein. Eine Befürchtung geht dahin, dies könne zins- und inflationssteigernde Wirkungen in der ganzen europäischen Gemeinschaft haben. Das ist die wichtigste konkrete Befürchtung. Im Übrigen zeigt sich Unbehagen über die Vorstellung, ein vereintes Deutschland werde die europäische Gemeinschaft beherrschen und zugleich in den osteuropäischen Staaten eine wirtschaftlich dominierende Rolle spielen. Dies ist eine Verstärkung des seit längerem zu beobachtenden Unbehagens darüber, dass die Verlierer des Zweiten Weltkrieges, Deutschland und Japan, wirtschaftlich besser dastehen als die Sieger. Angstmacherei hat im wirtschaftlichen Bereich eben auch mit Wettbewerb zu tun. Die Deutschen, auch in einem vereinten Land, werden mit solchen Ängsten, mit ihren Motiven und mit Angstmacherei leben und rational umgehen müssen, ohne aufzutrumpfen, aber auch ohne Verzicht auf die maßvolle und vernünftige Wahrnehmung eigener Interessen aus Angst vor der Angst anderer. Der US-Präsident unterstützt die deutsche Einheit, aber Differenzen weiterhin in den Fragen der polnischen Westgrenze. Der Bundeskanzler wollte sich nicht auf eine schnelle Garantie festlegen und das wird auch in der Bonner Koalition in dieser Woche für Diskussionen sorgen. Der Kollege Peter Quay war mit in den USA und hat auf dem Rückflug mit dem Bundeskanzler gesprochen und den Rückflug erwähne ich deshalb, weil damit schon die nicht ganz lupenreine Tonqualität zu entschuldigen ist. Herr Bundeskanzler, Sie haben nach dem Treffen mit Präsident Bush herausgestellt, dass erst ein frei gewählter gemeinsamer deutscher Souverän über die deutsche Grenze zu Polen bestimmen kann. Gleichzeitig haben Sie gesagt, dass im Dezember wahrscheinlich ein neuer Bundestag gewählt wird, nicht ein gesamtdeutsches Parlament. Können Sie Ihre Kritiker denn beruhigen, wenn die Polenentscheidung damit weit in das nächste Jahr hinein verschoben wird, kommt damit nicht neues Misstrauen auf? Das glaube ich nicht, weil ja den Schluss, den Sie da aus meinen Äußerungen ziehen, von mir so nicht gemeint ist und ich einfach so nicht akzeptiere. Ich will noch einmal darauf hinweisen, um was es geht. Eine endgültige Regelung, auch im völkerrechtlichen Sinne, muss ein gesamtdeutscher Souverän, das ist ein gesamtdeutsches Parlament und eine aus einer gesamtdeutschen Wahl hervorgegangene Regierung treffen, und zwar mit Polen. Das ist dann ein Vertrag, den ja auch Polen wünscht. Und ich habe darüber hinaus erklärt, was ich auch schon in meinem Vortrag vor einigen Wochen in Paris gesagt habe, niemand will die Frage der Einheit der Nation, der deutschen Nation, mit der Verschiebung bestehender Grenzen verbinden. Das ist ja, wenn Sie so wollen, doch auch eine Aussage, die jedermann verstehen kann. Eine ganz andere Sache ist jetzt, dass wir ja vereinbart haben, dass die Fragen, die zur Einigung Deutschlands gehören und führen, sozusagen auf zwei Schienen zu behandeln sind, die gleichwertig sind und parallel laufen. Die innerdeutschen Fragen wie beispielsweise Währungsunion, Wirtschaftsgemeinschaft, soziale Gemeinschaft, alles Dinge, die wir zwischen DDR und Bundesrepublik verhandeln und entscheiden müssen. Und das Einbetten der Frage der Einheit der Deutschen in die internationale Politik, das hat eine europäische Dimension in die europäische Gemeinschaft. Denn ein Deutschland mit 60 Millionen in der Bundesrepublik ist etwas anderes als ein wiedervereintes Deutschland. Auch für die EG, auch da gibt es natürlich Fragen, die aufkommen. Dann ist die Frage der Sicherheitspolitik von größter Bedeutung. Warschauer Pakt, NATO, wie wird sich das weiterentwickeln? Und in diesem Zusammenhang wird natürlich auch in der Betrachtung der Diskussion dieser Konferenz 2+4, das heißt die beiden deutschen Staaten und Großbritannien, Frankreich, die Sowjetunion in den USA, die Frage der Grenzgarantien eine Rolle spielen. Der Präsident hat es ja heute in seiner Pressekonferenz auch angesprochen, im Blick auf die KSZD-Schlussakte. Insofern sehe ich überhaupt keinen Grund, dass irgendjemand Ängste haben muss, sondern ich bin dafür, dass wir all diese wichtigen Dinge, die auch unsere Nachbarn betreffen, in einer vernünftigen Weise miteinander besprechen und zu einem guten Ende führen. Der amerikanische Präsident hat aber festgestellt, dass die USA formell die Unverletzlichkeit der polnischen Grenze anerkannt haben. Ist das nicht ein Gegensatz zum wichtigsten Partner im westlichen Bündnis? Nein, überhaupt nicht. Der amerikanische Präsident hat die KSZD-Schlussakte zitiert. Und in der KSZD-Schlussakte steht, dass die Grenzen in Europa unveränderlich sind. Und dann gibt es die Ausnahme, dass eine Grenze mit friedlichen Mitteln in Übereinkunft verändert werden kann. Und bei dem Abfassen der KSZD-Schlussakte ist genau an dieses Beispiel gedacht worden, und zwar an die Grenze zwischen DDR und der Bundesrepublik Deutschland. Ich sehe da keinen Gegensatz. Gab es Diskussionen darüber, ob Gesamtdeutschland in der NATO bleibt, ob nicht doch ein neutraler Status gewählt werden muss, um die komplizierte Frage zu beantworten, ob amerikanische NATO-Truppen in Deutschland bleiben können und noch die Sowjets aus Deutschland zurückziehen? Ja, eine Neutralisierung Deutschlands ist sowohl für den amerikanischen Präsidenten wie auch für mich indiskutabel. Das haben wir oft genug erklärt. Präsident Bush kann sich vorstellen, dass US-Truppen in Deutschland bleiben und sich die Sowjetunion zurückzieht. Verletzt das nicht die sowjetischen Sicherheitsinteressen? Also zunächst einmal ist es hier ja ein elementarer Unterschied. Wenn amerikanische Truppen sich aus Deutschland und Europa zurückziehen, ziehen sie sich über eine Distanz des Ozeans von was weiß ich, 5.000, 6.000 Kilometer zurück. Wenn sowjetische Truppen sich aus dem Gebiet der DDR zurückziehen, ziehen sie sich um ein paar hundert Kilometer zurück auf sowjetisches Territorium. Allein dieses Beispiel zeigt jedem, dass unter Sicherheitsgesichtspunkten das eine völlig andere Frage ist. Ich glaube auch nicht, dass in Tat und Wahrheit dieses Problem unlösbar ist. Denn die Sicherheitsinteressen bestehen im Westen wie im Osten Europas. Und das ist auch keine Frage, die sozusagen isoliert in Deutschland gelöst werden kann, sondern es ist eine Frage, die in einem Gesamtkonzept einer politischen Entscheidung und Überwölbung zwischen Warschauer Pakt und NATO zu sehen ist. Peter Quay im Gespräch mit Bundeskanzler Helmut Kohl. Ich wiederhole es noch einmal, das Gespräch wurde im Flugzeug aufgenommen. Am Telefon jetzt Walter Stützle, Leiter des Stockholmer SIPRI-Instituts. Guten Tag, Herr Stützle. Sie haben mitgehört, an der Einheit Deutschlands zweifelt niemand mehr, aber die große Frage ist, wie wird ein einiges Deutschland in die bisherigen Bündnissysteme einbezogen? Der US-Präsident hat betont, Deutschland sollte dann Vollmitglied der NATO bleiben, amerikanische Soldaten sollten stationiert bleiben, aber das Gebiet der DDR sollte einen militärischen Sonderstatus erhalten, der den Sicherheitsinteressen der Sowjetunion Rechnung trage. Wie kann denn ein solcher Status überhaupt aussehen? Ja, Sie haben den entscheidenden Punkt ja schon erwähnt. Der amerikanische Präsident hat in seiner Fernseherklärung die Sicherheitsinteressen der Sowjetunion angesprochen und hat damit anders formuliert als der Bundeskanzler, der von den Sicherheitsinteressen der Sowjetunion bisher weniger gesprochen hat und der gerne von sich und dem amerikanischen Präsidenten spricht und dabei übersieht, dass die deutsche Frage und die Frage der Einheit in der Tat eine Frage der vier Siegermächte ist und damit auch der Sowjetunion, wie auch aller anderen Nachbarn. Und natürlich ist denkbar, dass für eine Übergangszeit ein vereinigtes Deutschland Mitglied in der Atlantischen Allianz ist, aber die DDR einen militärischen Sonderstatus bekommt. Nur, das kann nicht vom Bundeskanzler bei einem Privatbesuch, wie er interessanterweise erklärt worden ist und wohl ohne Beteiligung des Außenministers stattgefunden hat, mit dem amerikanischen Präsidenten, der sowohl von seinem Sicherheitsberater wie von seinem Außenminister begleitet war, vereinbart werden, sondern das muss natürlich von einem größeren Kreis von Staaten vereinbart werden. Und bei allem scheint mir besonders bemerkenswert, dass von der Regierung der DDR keiner mehr redet. Das halte ich für höchst bedenklich. Es ist nach den Spielregeln der KSZE Sache der Bevölkerung der DDR, am 18. März zu wählen. Wenn die daraus hervorgehende Regierung entscheidet, dass sie mit der Bundesrepublik Verhandlungen über die Vereinigung aufnehmen will, dann kommt auch die Sicherheitsfrage ins Spiel und dann kommt auch die Bündnisfrage ins Spiel. So zu tun, als ob das in Camp David schon entschieden worden ist, halte ich für sehr bedenklich, für sehr irritierend auch, übrigens auch gegenüber anderen Partnern wie in Paris und in London. Inwieweit betrifft das denn auch die derzeit stattfindenden Wiener Verhandlungen? George Bush hat ja noch gesagt, dass er 1990, also in diesem Jahr, auf einen Vertrag über konventionelle Abrüstung hoffe, der dann auf einer Gipfelkonferenz der KSZE-Staaten unterzeichnet werde. Das spielt ja alles eine Rolle. Sind die Verhandlungen durch diese derzeitige Diskussion womöglich gefährdet? Nein, die sind nicht gefährdet. Nur man muss zweierlei sehen. Erstens, die politische Stimmung ist der Fähigkeit der Experten aus der Stimmung einen Vertragstext zu machen, weit voraus. Zweitens, und das ist ein Urteil, das Sie möglicherweise schon von anderen Beobachtern auch gehört haben, George Bush ist ein Meister der freundlichen Formulierungen. Wenn man die Formulierung aber auf ihren Inhalt abklopft, dann stellt man fest, dass er genauso hart formuliert wie die britische Premierministerin oder der französische Staatspräsident. Noch im vergangenen Jahr hat George Bush, der amerikanische Präsident, die deutsche Öffentlichkeit und alle NATO-Partner mit der Ankündigung überrascht, Amerika werde seine Truppen aus Europa drastisch vermindern. Jetzt plötzlich, vor dem Hintergrund des immer schneller werdenden Zuges der deutschen Vereinigung, sagt er, amerikanische Truppen bleiben in Europa. Er betont also, auch mit Blick auf das sowjetische Sicherheitsinteresse, die Kontrollfunktion der amerikanischen Truppen, aus amerikanischer Sicht völlig zu Recht, nur ich glaube, es wird Zeit, dass auch der Bundeskanzler sich darüber klar wird, dass seine zahlreichen unklaren Formulierungen, zum Beispiel zur Oder-Neiße-Grenze, zum Beispiel zur künftigen Orientierung eines Gesamtdeutschlands in Bezug auf Sicherheitsfragen mit Blick auf die östlichen Nachbarn, dass dieses zu einem geschärften Sicherheitsbedürfnis in alle Nachbarstaaten geführt hat, auch bei den Verbündeten der Bundesrepublik. Walter Stütz. Im Prinzip sind die Vereinigten Staaten mit der Deutschlandpolitik von Bundeskanzler Kohl einverstanden. Allerdings bleibt die Frage der polnischen Westgrenze zwischen Washington und Bonn umstritten, obwohl der Kanzler dies nicht so sieht. Helmut Kohl konnte sich bei George Bush auf dem Landsitz der US-Präsidenten in Camp David immerhin der Unterstützung der Amerikaner für die Vereinigung der beiden deutschen Staaten versichern. wobei Kanzler und Präsident für die Einbindung des neuen Deutschlands in die westliche Allianz sind. Allerdings wird diese Rechnung noch ohne den sowjetischen Wirt gemacht, der durch Kremlchef Gorbatschow bereits Vorbehalte gegen eine solche Regelung angemeldet hat. Dessen ungeachtet ist Kanzler Kohl mit seinem Besuch bei George Bush sehr zufrieden. Aus Washington ein Bericht von Gunnar Schulz-Birkel. Es war ein Treffen der Übereinstimmungen. 2 Tage lang hatten US-Präsident Bush und Bundeskanzler Kohl in Camp David über anstehende Probleme bei der Wiedervereinigung der beiden Deutschlands gesprochen. Insgesamt hatte es 3 große Gesprächsrunden über mehrere Stunden gegeben. Bush hatte vor dem Treffen mit dem deutschen Kanzler noch mit dem kanadischen Premierminister Mulroney und Großbritanniens Margaret Thatcher telefoniert. Gestern Abend, nachdem Kanzler Kohl bereits wieder auf dem Weg nach Bonn war, wollte Bush noch Frankreichs Staatspräsident Mitterrand über die Gespräche informieren. Korrespondenten in den USA deuten das bereits als erste Konsultationen der 2+4-Regelung von Ottawa. Für den amerikanischen Präsidenten gibt es nach dem Besuch von Helmut Kohl keine nennenswerten Unterschiede in der Beurteilung der osteuropäischen Entwicklung. Beide waren sich einig, dass direkt nach den Wahlen in der DDR über eine Währungsunion verhandelt werden müsse. Beide waren der Ansicht, dass alles, was sich in den beiden deutschen Staaten tut, viel schneller abläuft, als sie jemals gehofft hatten. Kohl und Bush waren sich ebenfalls einig, dass auch ein vereinigtes Deutschland als Vollmitglied in der NATO bleiben sollte. Das gelte auch für die militärische Seite. We share a common belief that a unified Germany should remain a full member of the North Atlantic Treaty Organization, including participation in its military structure. We agreed that U.S. military forces should remain stationed in a united Germany and elsewhere in Europe as a continuing guarantor of stability. The Chancellor and I are also in agreement that in a unified state, the former territory of the GDR should have a special military status that would take into account the legitimate security interests of all interested countries, including those of the Soviet Union. Wir stimmen überein, sagte Bush, dass US-Streitkräfte auch nach einer Wiedervereinigung in Deutschland und in Europa stationiert bleiben sollten, als Garant für eine Stabilität in Europa. In einem wiedervereinigten Deutschland soll auf dem Gebiet der früheren DDR ein militärischer Sonderstatus gelten. Das würde den legitimen Sicherheitsinteressen aller Länder Rechnung tragen, die Sowjetunion eingeschlossen. Ein wichtiger Punkt bei den Gesprächen zwischen Bush und Kohl war die Grenze zu Polen. Vor allem der amerikanische Präsident war von US-Journalisten am Wochenende in Zeitungsartikeln und Fernsehberichten aufgefordert worden, das zur Sprache zu bringen. Das Misstrauen, das man einem starken, wiedervereinigten Deutschland entgegenbringe, könne nur durch eine klare Antwort in der Grenzfrage abgebaut werden, meinten sie. Bundeskanzler Kohl dazu vor der Presse. Wir respektieren die berechtigten Sicherheitsinteressen aller Staaten und achten die Gefühle der Menschen, insbesondere unserer Nachbarn. Dies sage ich auch mit Nachdruck und Entschiedenheit zu unseren polnischen Nachbarn. Die Grenzfrage wird endgültig durch eine frei gewählte gesamtdeutsche Regierung und ein frei gewähltes gesamtdeutsches Parlament zu regeln sein. Aber ich darf hier wiederholen, was ich kürzlich in Paris bereits gesagt habe, im Januar dieses Jahres. Niemand will die Frage der Einheit der Nation mit der Verschiebung bestehender Grenzen verbinden. US-Präsident Bush machte danach noch einmal klar, wie die amerikanische Position in dieser Frage aussieht. Might I just add the U.S. position with your permission, Mr. Chancellor? The U.S. Respects the provisions of the Helsinki Final Act regarding the inviolability of current borders in Europe. And the U.S. formally recognizes the current German-Polish border. I just want to get that in. Yes, sir. Die Vereinigten Staaten, so Bush, stehen zur Schlussakte von Helsinki, in der die Unverletzlichkeit der bestehenden Grenzen in Europa festgeschrieben ist. Die USA haben die bestehende deutsch-polnische Grenze offiziell anerkannt. Auf die Frage, ob Kohl und er hier unterschiedliche Positionen vertreten, sagte Bush, ich denke, wir stimmen beide in dieser Angelegenheit überein. Er wolle auch nichts interpretieren, sondern lediglich die amerikanische Position darlegen. Bundeskanzler Helmut Kohl ist inzwischen in die Bundesrepublik zurückgekehrt. Es bleibt nicht nur für seinen Koalitionspartner FDP, sondern auch für die Oppositionsparteien unergründlich, warum der Kanzler in der Frage der polnischen Westgrenze noch immer nicht eindeutig Stellung bezogen hat. Dabei geht aus seinen Erklärungen deutlich hervor, dass auch ein künftiges Deutschland keine Grenzansprüche an seine Nachbarn, insbesondere an Polen, haben werde. Im Wahljahr nimmt der CDU-Vorsitzende offenbar zu sehr Rücksicht auf die Wähler aus den vertriebenen Kreisen. Dabei verschanzt er sich hinter legalistischen Prinzipien. Die FDP-Partner empört diese Haltung so sehr, sodass die außenpolitische Sprecherin der FDP, Hildegard Hamm-Brücher, fordert, die Grenzfrage zur Koalitionsfrage zu erheben. Aus Bonn ein Kommentar von Peter Frey. Auch Helmut Kohl hält an der Oder-Neiße-Linie als polnischer Westgrenze fest. Nur, er hat es bisher vermieden, das einfach und klar festzustellen. Jetzt in Washington verstand er sich auf die Formulierung, dass niemand auch nur die Absicht habe, die Frage der nationalen Einheit mit Änderungen der bestehenden Grenzen zu verknüpfen. Ob niemand auch nur die Absicht habe, darf allerdings bezweifelt werden. In den Reihen der eigenen Partei wird der Kanzler besonders unter Vertriebenen Leute finden, die eine polnische Westgrenze entlang der Oder-Neiße-Linie in Frage stellen. Aus den Reihen des Bundes der Vertriebenen wurden Vorbehalte mit drohenden Untertönen erst wieder an diesem Wochenende laut. Es sind solche Töne, die in polnischen Ohren schriller klingen als in unseren Ohren. Die überwiegende Mehrheit der Deutschen in der Bundesrepublik, aber auch in der DDR, hat sich fast 45 Jahre nach Kriegsende mit dieser Grenzziehung abgefunden. Aber die Polen werden leicht beunruhigt. Sie hatten im Laufe der Geschichte ihr Misstrauen allzu oft auf brutale Weise bestätigt gesehen. Und selbst dann, wenn sich der Kanzler darauf berufen kann, dass es völkerrechtlich korrekt sei, erst eine frei gewählte gesamtdeutsche Regierung die Grenzfrage definitiv beantworten zu lassen, so nährt auch diese juristisch begründete Einlassung polnische Zweifel. Warum nutzt der Kanzler nicht seinen politischen Spielraum bis zur Grenze dieser völkerrechtlichen Friedensregelung aus? Warum bleibt er in Graden der Klarheit hinter dem amerikanischen Präsidenten Bush zurück? Die USA erkennen die derzeitige polnische Westgrenze voll an, sagte Bush. Das ist unumwunden klar. Und die USA sind als eine der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs immerhin auch für die definitive Regelung durch einen Friedensvertrag zuständig. Die FDP-Politikerin Frau Hamm-Brücher spricht das aus, was Außenminister Genscher denken mag. Kohl möge doch bitte endlich mit dem Geeiere in der polnischen Grenzfrage Schluss machen, sonst sei die Koalitionsfrage fällig, sagte sie. Die Chance bietet sich in 3 Wochen, dass mit diesem Geeiere aufgehört wird, ohne eine friedensvertragliche Regelung überflüssig zu machen. Wenn das Volk der DDR in seiner ersten freien Wahl sein Parlament und seine neue Regierung bestimmt hat, könnten sich beide deutschen Staaten auf eine Zwischenerklärung verständigen, eine gemeinsam ausgesprochene Anerkennung der polnischen Westgrenze. Mit einem späteren Friedensvertrag braucht das Ganze nur noch völkerrechtlich besiegelt zu werden. Dann könnten die weiß Gott noch schwierigen Verhandlungen auf dem Wege zur deutschen Einheit weniger belastet, unbefangener und auch ungestörter von Interventionen nach der Machart der Margaret Thatcher geführt werden. Insofern kommt dem Vorschlag der Bundestagspräsidentin Frau Süssmuth große Bedeutung zu. Er stellt auf so eine gemeinsame Erklärung beider frei gewählten deutschen Parlamente und Regierungen ab, eben als Zwischenerklärung zur Klarheit in der Frage der polnischen Westgrenze. Mit dem mehr als peinlichen Geeiere, um noch einmal die Bildersprache der Frau Hamm-Brücher aufzunehmen, mit dem Geeiere könnte dann noch vor Ostern Schluss gemacht werden. Wenn nicht, dann kommt vielleicht im Profilierungskampf dieses Wahljahres am Ende gar die Koalition von Union und Freien Demokraten ins Eiern. Der revolutionäre Umschwung, den Kreml-Chef Gorbatschow durch seine Politik der Perestroika und Glasnost auch in der Sowjetunion ausgelöst hat, vollzieht sie am raschesten in den baltischen Republiken, die 1940 durch den Hitler-Stalin-Pakt von der Sowjetunion annektiert wurden. In Litauen fanden vorgestern die ersten freien Wahlen im Sowjetreich statt. Sie endeten mit einem Sieg der Nationalisten und einer glatten Niederlage der Kommunisten. Das könnte der erste Schritt für die geforderte Selbstbestimmung Litauens und damit für den Austritt aus der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken sein. Dagegen sträubt sich aber der Kreml. Aus Moskau ein Bericht von Hans-Peter Riese. In Litauen fanden die Wahlen praktisch unter den Bedingungen eines Mehrparteiensystems statt. Dort hatten Kandidaten der Kommunistischen Partei auf 2 Listen kandidiert. Die Moskau-Treuen und die unabhängige litauische KP. Diese letztere hat immerhin nach Angaben der Pravda 22 Kandidaten durchbringen können. Aber auch 7 Kandidaten der Moskau-treuen KP, die eine Unabhängigkeit Litauens ablehnt, schafften den Sprung in das Parlament, wahrscheinlich mit Hilfe der Stimmen der in Litauen lebenden russischen Minderheit. Nach Angaben der litauischen Volksfront Sajudis sind am Samstag außerdem 9 Sozialdemokraten, 2 Abgeordnete der Bauernpartei und 2 Grüne gewählt worden. Die größte Anzahl der gewählten Kandidaten, nämlich 48, gehört allerdings keiner Partei an, wurde aber von der Sajudis unterstützt. Da diese Volksfront auch die meisten anderen Kandidaten, mit Ausnahme derjenigen der Minderheits-KP, unterstützt hatte, kann man von einem Wahlsieg der Sajudis in Litauen sprechen. Immerhin muss aber in 51 Wahlkreisen noch einmal gewählt werden. In 45 Wahlkreisen muss eine Stichwahl erfolgen, weil die Kandidaten die Mindeststimmzahl nicht erreicht haben. In 6 Wahlkreisen, so die Sajudis, muss die Wahl deshalb komplett wiederholt werden, weil sie vom Wahlleiter für ungültig erklärt werden musste. Damit sieht sich die Kommunistische Partei Litauens, obwohl sie sich von Moskau getrennt hatte und wie die Sajudis für eine staatliche Unabhängigkeit Litauens eintritt, einer Mehrheit der Volksfront gegenüber, die allerdings selber nicht als eigene Partei angetreten war. Ihr Vorsitzender Lants Bergis wurde als unabhängiger Kandidat in das republikanische Parlament gewählt. Ein ähnliches Bild soll sich in Moldawien nach ersten inoffiziellen Meldungen bieten. Die dortige Volksfront trat ebenfalls nicht als Partei an, unterstützte aber unabhängige Kandidaten, von denen die Mehrheit gewählt worden sei. Nur in den Republiken, in denen bisher noch keine starken Volksfronten entstanden sind, wird noch mit Wahlsiegen der Kommunisten gerechnet. Dies dürfte auch für die größte Republik des Landes, die Russische Föderation, gelten. Nach den Parlamentswahlen in den beiden übrigen baltischen Republiken, Lettland und Estland, dürften alle 3 Parlamente Beschlüsse über die Unabhängigkeit fassen, so wie es die Wahlplattformen der 3 Volksfronten vorsehen. Und dann Verhandlungen mit Moskau über den Austritt aus der UdSSR aufnehmen. Der erste demokratische Präsident der Tschechoslowakei nach der kommunistischen Ära, Václav Havel, ist zu einem Staatsbesuch in Moskau eingetroffen. Doch ehe er die Sowjetunion besuchte, war er in Ost-Berlin, in München und in Washington. Seine Reise fällt zeitlich zusammen mit dem Abzug der ersten sowjetischen Truppen aus der CSSR, die in dem Land seit der Niederschlagung des Prager Frühlings im August 1968 stationiert sind. Die Tschechoslowakei erlebte gestern die größte Massendemonstration seit der sanften Revolution vom vergangenen Herbst. Im ganzen Land gingen die Bürger auf die Straßen, um diesmal an den kommunistischen Putsch vor 42 Jahren zu erinnern, der die totalitäre Herrschaft in Prag eingeleitet hatte. Gleichzeitig demonstrierten sie für den Abzug der Sowjets aus dem Lande, der aber inzwischen vertraglich geregelt ist. Darüber eine Reportage von Jan Metzger aus Prag. Auf einem besonnten Fleckchen neben den Panzerunterständen sitzt eine Kapelle der Roten Armee und spielt. Frisch geputztes Blech blitzt in der Sonne. Die Kapelle sei zur Unterhaltung der Soldaten eingesetzt, erzählt ein fideler Panzerkommandeur der staunenden Weltpresse. Immer wenn die Panzer gewartet würden, ordne er Musik an. Auch sonst ist die Welt schön in der sowjetischen Garnison von Milowice. Dienstfreie Offiziere bummeln mit ihren Familien durch die Garnisonsstraßen, Schulkinder sind auf dem Heimweg. 1500 sowjetische Soldaten sind hier samt Panzer und Panzerwagen stationiert. Die Garnison beherbergt außerdem den Generalstab der gesamten Sowjettruppen in der CSSR. Über allem wehen reichlich rote Fahnen, markante Soldatengesichter grüßen von Plakatwänden, eine Mustereinheit. Unmut in der Truppe über den hastigen Abzug aus der Tschechoslowakei, der alle Züge eines Hinauswurfs trägt. Я понимаю так, что когда человек уходит домой, в России всегда говорят, в гостях хорошо, а дома лучше. И вообще... Es ist immer gut, nach Hause zu kommen, sagt Nikolai Zvietkov, der Panzerkommandant. Wissen Sie, wir haben da ein Sprichwort. Es ist schön, Gast zu sein, doch noch schöner ist es zu Hause. Im Übrigen hängt die Moral der Truppe von ihrem Kommandeur ab und ich sage Ihnen, wir gehen gerne. Zvietkovs Chef, der Oberkommandierende der sowjetischen Streitkräfte in der CSSR, Generaloberst Edward Worobjow, ist da ein wenig nüchterner. Как вам известно, в составе группы войск более 17.000 семей военнослужащих. Wie Sie wissen, sagt er, sind mit den Soldaten 17.000 Familien hier, darunter mehr als 20.000 Kinder, die Hälfte im Schulalter. Die Wohnungsbeschaffung für die Familien der Berufssoldaten, die die Tschechoslowakei verlassen, das bleibt die schwierigste, die problematischste Frage. Die Verhandlungen zwischen der CSSR und der Sowjetunion über den Abzug der Roten Armee waren ausgesprochen zäh. Beide Regierungen sind heute der Ansicht, dass die Anwesenheit sowjetischer Truppen im Land infolge der Invasion von 1968 illegal ist. Abzug sofort, spätestens aber bis Ende des Jahres, war deshalb die Forderung der neuen CSSR-Regierung. Moskau war unter Druck. В целом переговоры проходили конструктивно. Die Gespräche waren insgesamt konstruktiv, in der ersten Phase allerdings nicht leicht, sagt der kommandierende Generaloberst. Nachdem sich die tschechoslowakische Delegation davon überzeugt hatte, dass die Sowjetunion abziehen wird und nicht verzögern will, gab es mehr gegenseitiges Verständnis. Der Entwurf des Abkommens ist vorbereitet und paraffiert. Heute ist der tschechoslowakische Staatspräsident Václav Havel in Moskau. Es wird damit gerechnet, dass Havel und Gorbatschow den Truppenabzug unterschreiben. Gleichzeitig werden heute, ein Signal des guten Willens, in grenznahen Garnisonen die ersten Sowjetpanzer verladen, zurück nach Hause. Bis zu den Wahlen im Juni sollen 2/3 der sowjetischen Kampftruppen das Land bereits verlassen haben. In Milovice, so betont Panzerkommandant Zwietkow mehrmals, sei kein Schatten auf die sowjetisch-tschechoslowakische Freundschaft gefallen. Unsere tschechoslowakischen Freunde haben uns immer großartig geholfen. Milde blickt vor dem Offizierscasino ein steinerner Lenin auf sein kleines Reich. Noch liegen frische rote Blumen zu seinen Füßen. 13.35 Uhr. Jetzt werden wir erfahren, wie stürmisch es heute an der Börse zuging. Im Studio ist Rainer Bittermann. Herr Bittermann, zunächst gab es ja wohl mal Schreckensnachrichten aus Fernost zu verkraften. Ja, genau so war es. Der Himmel hat sich eingetrübt und das Wetter ist stürmisch geworden, nicht nur was die klimatischen Turbulenzen betrifft. Zu einem großen Teil gilt das eben auch für die Finanzmärkte. Die Hiobsbotschaft kam heute Morgen aus Tokio. Die Kurse der Aktien purzelten wie seit 1987 nicht mehr. Und das, obwohl der japanische Aktienmarkt schon in der vergangenen Woche beträchtliche Verluste einstecken musste. Selbstverständlich war man besorgt, wie würde es in Frankfurt weitergehen, würde es auch da zu einem Crash kommen. Die Vorbörse tendierte dann auch tatsächlich sehr schwach, aber inzwischen sieht es doch nicht mehr ganz so unfreundlich aus, wie vielleicht mancher Börsianer befürchtet hatte. In Frankfurt begrüße ich nun am Telefon im Börsensaal Gerd Babel. Herr Babel, wie hat man in Frankfurt den Schock aus Japan verkraftet? Das kräftige Kursgewitter, das aus Tokio heute Morgen zu hören war, kam hier nur noch als verhaltenes Donnergrollen an. Der Rosenmontag wurde kein schwarzer Börsentag, wie es schon vielfach erwartet worden war. Nachdem der deutsche Aktienindex, der DAX, zunächst um fast 30 Punkte zurückfiel, begrenzte sich der Schaden zum Börsenschluss auf ein Minus von nur noch 13 Punkten. Hier war die Schlussnotierung bei 1.775 Punkten. Es kursierten hier Gerüchte am Markt, dass das japanische Handelsministerium institutionelle Anleger angewiesen habe, gegenzuhalten. Das könnte leicht bedeuten, dass die Kursverluste in Japan schnell wieder abgehakt werden, denn man schätzt, weit über 90% japanischer Aktien sind in der Hand fester Hände institutioneller Anleger, Banken, Versicherungen und andere Institutionen. Kanzler Kohl bei seinem Besuch in den USA vorgetragener Anerkennungsvorbehalt zur polnischen Westgrenze ist heute nicht nur bei der Opposition in Bonn auf Kritik gestoßen. Auch in der Koalition führten Kohls Äußerungen zu einer Kontroverse. Die FDP-Bundestagsabgeordnete Hamm Brücher forderte, das Problem der polnischen Westgrenze müsse zur Koalitionsfrage gemacht werden. CSU-Generalsekretär Huber warf daraufhin Frau Hamm Brücher Störung des Koalitionsfriedens vor. Unterdessen bekräftigte Bundestagspräsidentin Süssmuth ihre Forderung, dass der Bundestag und die DDR-Volkskammer noch vor einer Vereinigung Deutschlands die Westgrenze Polens garantieren sollten. Kohl hatte gestern bei einem Treffen mit US-Präsident Bush in Camp David erneut betont, dass nur ein gesamtdeutscher Souverän diese Grenze förmlich anerkennen könne. DDR-Ministerpräsident Modrow hat sich für ein Mitspracherecht Polens bei der Frage der Bündniszugehörigkeit eines vereinten Deutschlands ausgesprochen. Gegenüber der amerikanischen Fernsehgesellschaft ABC sagte Modrow nach Angaben der Ostberliner Nachrichtenagentur ADN, eine NATO-Mitgliedschaft des künftigen Deutschland nach den Vorstellungen von US-Präsident Bush und Bundeskanzler Kohl sei nicht allein von den USA und der Bundesrepublik zu entscheiden. Hierzu hätten vielmehr auch andere europäische Staaten und insbesondere Polen das Recht, ihre Standpunkte in die Diskussion einzubringen. Zugleich bedauerte Modrow, dass Kohl sich in der Frage der polnischen Westgrenze nicht eindeutig geäußert habe. Unterdessen hat die Sowjetunion bekräftigt, dass ein vereinigtes Deutschland in der NATO ohne Veränderung seines militärisch-politischen Status von Moskau nicht akzeptiert werde. In einem Kommentar der amtlichen Nachrichtenagentur TASS heißt es dazu heute, die Sicherheitsinteressen der UdSSR seien auch dann berührt, wenn NATO-Streitkräfte nur auf dem heutigen Territorium der Bundesrepublik stationiert würden. Dieselbe Auffassung vertrat auch der sowjetische Deutschland-Experte Portugalow, der in einem Interview der Moskauer Presseagentur Novosti betonte, die Beibehaltung von Kernwaffen auf dem Gebiet der Bundesrepublik sei nach einer Vereinigung Deutschlands eine für die Sowjetunion unannehmbare Situation. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Der italienische Ministerpräsident Andreotti hat seine früheren Bedenken gegen eine Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten aufgegeben. Gegenüber der in Bonn herausgegebenen Tageszeitung Die Welt betonte Andreotti, die Perestroika habe den verschiedenen Ländern des östlichen Bündnisses eine, wie er formulierte, Art Ausgangserlaubnis gegeben. Dies gestatte ihnen, sich ihrer eigenen Identität entsprechend einzurichten. Andreotti fügte hinzu, er habe sich Mitte der 80er Jahre gegen eine Diskussion über die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten gewandt, weil dies unter den damaligen Verhältnissen in der Sowjetunion ein enormes Problem geschaffen hätte. Da die DDR nie eine eigene Nationalität gehabt habe, sei es normal, dass es jetzt zur deutschen Einigung komme, hob der italienische Regierungschef hervor. Die Tschechoslowakei und die UdSSR haben sich über den Abzug aller sowjetischen Truppen aus der UdSSR bis zum 1. Juli 1991 geeinigt. Das teilte der tschechoslowakische Staatspräsident Havel heute während seines Besuchs in Moskau mit. Ein entsprechendes Abkommen sei von Außenminister seines Landes Dienstbier sowie von dessen sowjetischen Amtskollegen Schewardnadze unterzeichnet worden. Havel war am Vormittag zu einem Arbeitsbesuch in der Hauptstadt der UdSSR eingetroffen und hatte mit dem sowjetischen Staats- und Parteichef Gorbatschow die Beziehungen beider Länder erörtert. Noch während der Gespräche Havels mit Gorbatschow begann die Sowjetunion mit dem Abzug ihrer 1968 in die UdSSR entsandten Einheiten. In Ost-Berlin hat der Runde Tisch am Abend nach der Behandlung mehrerer Einzelanträge nach fast 12-stündiger Dauer seine 14. Sitzung beendet. Regierung und Volkskammer waren zuvor aufgefordert worden, die Arbeit an der Umwandlung der Rechtsform volkseigener Betriebe zu beschleunigen. Auf der nächsten Sitzung am kommenden Montag soll entschieden werden, ob der Runde Tisch seine Tätigkeit vor den Volkskammerwahlen einstellt oder bis zur Konstituierung der neuen Regierung fortsetzt. In Südwestdeutschland haben die Stürme der letzten 24 Stunden vor allem den Autoverkehr behindert. Umgestürzte Bäume blockierten am Vormittag noch zahlreiche Straßen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Unterdessen gaben die Wetterämter eine neue Warnung für Südwestdeutschland heraus. Danach ist bis morgen Abend mit starken Niederschlägen, teils Regen, teils Schnee zu rechnen. Die Meteorologen erwarten Niederschlagsmengen bis zu 50 Liter pro Quadratmeter. Gleichzeitig, mit Bundeskanzler Helmut Kohl, aber nicht gemeinsam mit ihm, hielt sich der FDP-Chef Graf Lambsdorff in den Vereinigten Staaten auf. In ungewöhnlicher Form hat er in Washington seinen Unmut über den Bundeskanzler geäußert, der ohne Rücksicht auf den Koalitionspartner FDP seine Deutschlandpolitik verwirklichen will. Als Indiz dafür sieht Lambsdorff die Tatsache an, dass Kohl darauf verzichtet hatte, Bundesaußenminister Genscher mit nach Camp David zu nehmen. Diese Brüskierung hat offenbar Graf Lambsdorff zu der ungewöhnlichen Schelte am CDU-Kanzler veranlasst. Aus Washington, Giesel Herr Sorge. Zu später Stunde waren es noch offene Worte, denn FDP-Chef Otto Graf Lambsdorff übte während seines Washington-Besuchs gleich mehrfache Kritik an Bundeskanzler Helmut Kohl. Er zeigte sich befremdet darüber, dass nur der amerikanische Außenminister beim Treffen Bush-Kohl in Camp David dabei war. Dass Genscher fehlte, sei nicht in Ordnung gewesen, meinte Lambsdorff. Termine hätten Genscher jedenfalls nicht verhindert. Lambsdorff wörtlich, wenn der US-Außenminister dabei ist, gehört auch der deutsche Außenminister dazu. Der FDP-Chef beschwerte sich des Weiteren über den Umgang in der Bonner Koalition und merkte dazu an, wenn der Bundeskanzler bei der Pressekonferenz mit Präsident Bush die Bundestagswahl als seine alleinige Sache darstelle, so solle er das ruhig tun, dann wache er eben als Oppositionsführer wieder auf. Der Zusammenkunft Bush-Kohl bescheinigte Lambsdorff zwar insgesamt einen guten Erfolg, doch wäre es nach Ansicht des FDP-Vorsitzenden besser gewesen, wenn sich der Bundeskanzler nicht durch die ungeklärte Frage der Grenze zu Polen noch weiter belastet hätte. Doch mit diesen kritischen Bemerkungen ließ es der FDP-Chef nicht bewenden. Er korrigierte auch die Kanzleräußerung, nur er, Kohl, habe 1983 bei der Nachrüstung sein politisches Schicksal aufs Spiel gesetzt. Wenn dies jemand getan hätte, unterstrich Lambsdorff, so sei dies allein die FDP gewesen. Der liberalen Chef wünschte sich mehr gegenseitige Anerkennung im Bonner Regierungsbündnis. Lambsdorff, der ja dafür bekannt ist, mit Unmut nicht hinter dem Berg zu halten, tat dies in Washington nun aber auf sehr ungewöhnliche Weise. Erstens, weil vom Ausland her, obwohl es hier um echtes Bonner Innenleben ging, was aber umso deutlicher die Verbitterung über den Ausschluss Genschers vom Camp David-Treffen verrät. Und zweitens, Diese massiven Breitseiten gegen den Bundeskanzler und Koalitionsführer in Bonn drücken ein Maß an Unbehagen in der FDP aus, nicht nur im Stil, sondern auch in der Sache. Selten ist ein Wahlergebnis in Washington mit solcher Begeisterung beklatscht worden wie das von Nicaragua. Die ersten freien Wahlen in dem kleinen mittelamerikanischen Krisenland, das seit 1979 von den linken Sandinisten regiert wird, brachten einen spektakulären Erfolg für die konservative Opposition unter der Verlegerin Violeta Chamorro. Sie stimmt tatsächlich. Die unglaublich klingende Geschichte vom geheimen militärischen Ausbildungslager in der DDR, das bundesdeutsche Mitglieder der DKP für den Untergrundkampf und für Sabotageaktionen schulte. Auf direkte Anweisung von Erich Honecker, so erklärte jetzt das Ostberliner Verteidigungsministerium, wurde bereits Mitte der 70er Jahre der Aufbau einer illegalen Militärorganisation auf dem Boden der Bundesrepublik in Gang gesetzt. Und das Lager in der Nähe des Scharmützelsees südöstlich von Berlin wurde immerhin bis 1988 für diese Zwecke auch genutzt. Die bizarren Einzelheiten der umfangreichen Geschichte, die zum Jahresbeginn der Spiegel an die Öffentlichkeit brachte und die zunächst auch bundesdeutschen Geheimdiensten allzu abenteuerlich erschien, sind vom DDR-Verteidigungsministerium zwar noch nicht im Detail festgestellt worden. Aber ein Sprecher der Behörde bestätigte doch zumindest den Tatbestand. Der damalige Verteidigungsminister Hoffmann sei von Honecker in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Nationalen Verteidigungsrates angewiesen worden, das Ausbildungslager zur militärischen Ausbildung von Bundesbürgern zur Verfügung zu stellen. Alles Weitere jedoch, so teilte das Ministerium zugleich mit, habe in der Verantwortung der Staatssicherheit gelegen. Zwar sei die Ausbildung in Uniformen der NVA erfolgt, jedoch sei die Bekleidung vom Stasi-Ministerium bereitgestellt worden. Und auch die weitere Organisation habe allein beim Sicherheitsapparat gelegen. Widersprüche gibt es noch über den Inhalt der Ausbildung. Das Verteidigungsministerium teilte dazu mit, es habe sich um eine allgemein militärische Ausbildung zur Vermittlung von Grundkenntnissen gehandelt, die den Rahmen eines Grundwehrdienstes kaum überstiegen habe. Die Dauer habe zunächst 3 Monate und später nur mehr 1 bis 2 Wochen betragen. Dagegen berichtete der Spiegel über die Unterweisung an allen denkbaren Waffen, im Sprengen und auch in allen Formen des konspirativen Handelns. Die Teilnehmer seien für Aktionen im Hinterland bei Kriegssituationen, für das Eingreifen bei sozialen Unruhen, für Sabotageakte oder sogar für terroristische Anschläge gegen Personen trainiert worden. Insgesamt etwa 300 parteitreue Bundesdeutsche hätten die Lehrgänge durchlaufen, darunter Angehörige des DKP-Ordnerdienstes, Organisationssekretäre und Gewerkschaftsmitglieder aus den Betriebsräten, vor allem der metallverarbeitenden Industrie. Daraus seien dann Kampfformationen und Einsatzgruppen in der Bundesrepublik gebildet worden. Die amtliche Bestätigung aus der DDR für die illegale DKP-Truppe ist das Resultat hartnäckiger Nachforschungen der Regionalzeitung Neuer Tag aus Frankfurt-Oder. Wie das Blatt jetzt berichtete, hätten seine Reporter am Springsee am Rande eines Truppenübungsplatzes der Volksarmee das streng abgeschirmte Lager gefunden. Die gut getarnte Anlage habe Küche, Speisesaal, Clubräume, beheizbare Garagen, 2 kleine Munitionsbunker, ein Labor und einen Schießstand enthalten. Es hätten 34 Personen aufgenommen werden können. Immer wenn sogenannte Gäste eingetroffen seien, hätten sie das Gelände verlassen müssen, berichteten die Zivilangestellten den Journalisten. Die NVA habe jedoch, so unterstrich heute auch der Ministeriumssprecher, über den tatsächlichen...